Mignon. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunklen Laub die Goldorangen glühen? Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht? Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? Kennst du es wohl? Dahin, dahin möchte ich mit dir, o mein Geliebter, ziehen. Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach. Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach. Und Marmorbilder stehen und sehen mich an. Was hat man dir, du armes Kind, getan? Kennst du es wohl? Dahin, dahin möchte ich mit dir, o mein Beschützer, ziehen. Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg. In Höhlen wohnt der Drachen, alte Brut. Es stürzt der Fels und über ihn die Flut. Kennst du ihn wohl? Dahin, dahin geht unser Weg. O Vater, lass uns ziehen.